Erster der Geist Gottes kam zu Asaja. Asaja war der Sohn von Obed. Zweiter Asaja ging zu König Asa. Er sagte, hört mir zu, Leute von Juda und Benjamin. Gott ist mit euch, wenn ihr bei ihm bleibt. Wenn ihr Gott sucht, findet ihr ihn. Wenn ihr ihn verlasst, verlässt er euch auch. Dritter lange Zeit hatte Israel keinen wahren Gott. Es gab keine Priester. Die Priester lehrten das Volk nicht. Es gab auch kein Gesetz. Vierter in ihrer Not kehrten sie zu Gott zurück. Sie suchten Gott, den Gott Israels. Gott ließ sich von ihnen finden. Fünfter in dieser Zeit war niemand sicher. Die Menschen hatten große Angst. Alle Bewohner im Land waren sehr unruhig. Sechster, ein Volk kämpfte gegen ein anderes Volk. Eine Stadt kämpfte gegen eine andere Stadt. Gott machte sie unruhig. Er sandte ihnen viele Probleme. Siebter, seid mutig und gebt nicht auf. Eure Arbeit wird belohnt werden. Achter, König Asa hörte diese Worte. Er wurde stark und mutig. Er entfernte alle schlechten Götzenbilder. Das tat er in Juda und Benjamin. Auch in den Städten im Gebirge Ephraim. Er erneuerte den Altar Gottes. Dieser Altar stand vor dem Tempel Gottes. Neunter, Asa versammelte alle Leute aus Juda und Benjamin. Auch Leute aus Ephraim, Manasse und Simeon kamen. Viele Menschen aus Israel kamen zu Asa. Sie sahen, dass Gott mit ihm war. Zehnter, sie versammelten sich in Jerusalem. Das war im dritten Monat. Es war im 15. Jahr von Asas Herrschaft. Elfter, an diesem Tag opferten sie Gott Tiere. Sie hatten diese Tiere als Beute bekommen. Sie opferten 700 Rinder und 7000 Schafe. Zwölfter, sie versprachen Gott feierlich. Sie wollten Gott von ganzem Herzen dienen. Sie wollten Gott, dem Gott ihrer Väter, treu sein. Dreizehnter, wer Gott, dem Gott Israels, nicht folgte, sollte sterben. Das galt für alle, für kleine und große Leute, für Männer und Frauen. 14. Sie schworen Gott laut. Sie riefen vor Freude. Sie spielten Trompeten und Posaunen. 15. Alle in Juda freuten sich über den Schwur. Sie hatten von Herzen geschworen. Sie suchten Gott mit großem Wunsch. Gott ließ sich finden. Gott gab ihnen Frieden überall. 16. Asa entfernte sogar Macha von ihrem Amt. Macha war Asas Mutter. Sie hatte ein schlechtes Bild für die Göttin Aschera gemacht. Asa zerstörte ihr Götzenbild. Er verbrannte es im Kidrontal. 17. Die Opferstätten auf den Hügeln blieben in Israel. Aber Asa war Gott sein ganzes Leben lang treu. 18. Asa brachte Geschenke in den Tempel Gottes. Das waren Geschenke von seinem Vater und von ihm selbst. Es war Silber, Gold und andere Dinge. 19. Es gab keinen Krieg. Das war bis zum 35. Jahr. Das war während Asas Herrschaft.